mein Leben ist gegangen. Mein Leben ist genial, meine Liebe ist rein. Ich sah ein Engel, kann sicher sein. Sie lächelt mich an in der U-Bahn, ist hier mit einem anderen Mann. Aber das macht mich schlaflos nicht, denn ich hab einen Plan. Du bist so schön, du bist so schön. Du bist so schön, ist wahr. Ich sah dein Gesicht in der Menge dicht. Und ich weiß nicht, was zu tun, weil ich nie werd bei dir sein. Ja, sie fing meinen Blick, als ich kreuz ihren Weg. Sie konnte ansehen mir, dass ich so aufgedreht. Und ich glaub nicht dran, dass ich sie wiedersehen kann. Doch wir hatten den Moment, der bleibt bis ans End. Du bist so schön, du bist so schön. Du bist so schön, ist wahr. Ich sah dein Gesicht in der Menge dicht. Und ich weiß nicht, was zu tun, weil ich nie werd bei dir sein. La la la la la. La la la la la. La la la la la la. Du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön, ist wahr. Da muss dann ein Engel mit nem Lächeln im Gesicht, und er stellt sich vor, ich soll sein bei dir. Doch es sei, dass Wahrheit spricht, ich werd niemals sein bei dir.